Besteigung aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Besteigung. Dass mich das Steigen dieses Berges so beglückt, der wie mit Händen meinen Fuß in immer neu gebotene Sättel aufhebt. Rascher reitet hoch durch weitere, erblauendere Schicht mein Blick, so lang kariert von Pflasterweg, zwei Mauern Haus und Damm des Himmels, eng zerschnitten gleich der Stadt. Da stellste uferhart geebneten Verkehrskanalfluss grad viereckig hin, nie Überfluss. Vermöcht ich mich zu runden unter Wölbungen, mich zu zerbiegen über Steigungen, zu sein des Kugeläthers rings Ergänzung, dieser Berg, den immer feiner ich erwerbe, und die Luft umballt mich ganzer, durch die weichen Sohlen stieg des Walds, der Büsche, Wiesen, Felsen schräge ein. Den andern Teil der Welt eratmete ich mir, daß ich am Gipfel spüre, ferne einer Stadt. 4 Millionen war ich da, und nun bin ich. Ende von Besteigung. Gelesen von Sonja.